Wir sind bei dem Thema Identität in Jesus. Das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her, deswegen mache ich nochmal einen kleinen Rückblick, wo wir denn herkommen, wer wir denn in Jesus sind. Und auch heute war es mir wieder einfach auch, wo wir Lobpreis gemacht haben, wo dann auch, ich weiß nicht, was da passt, mir fällt es gar nicht mehr ein, was der Pastor gesagt hat, aber es ist einfach so wichtig zu wissen, wer wir sind in Jesus. Und wir haben uns die letzten paar Male angeschaut. Ein Ding ist, ich habe mal den Vergleich gemacht zwischen Bär oder Maus. Ja, von wem hast du mehr Angst? Gut, manche haben vielleicht von der Maus mehr Angst. Ich weiß nicht. Aber wenn so ein riesen Braunbär vor dir steht und sich hochmacht, ja, glaube ich, ist schon ein bisschen ja, respekteinflößend, sage ich jetzt mal. Und genauso ist es auch bei uns, wenn wir uns fühlen wie eine kleine Maus, ja, die nichts zu sagen hat, auf den jeder rumtrampeln kann, dann ist es nicht die richtige Einstellung für uns. Wir haben vorher gehört, auch beim Gebet, beim Vorgebet, wir sind Könige, wir sind Priester und wir sind letztendlich größer als sogar als so ein Braunbär. Das heißt jetzt nicht, dass du durch die Straßen jeden anrempeln musst und sagen musst, ja, was willst du von mir? Ja, ich bin König, ich bin Priester, sondern wir gehen ja in Liebe. Aber letztendlich, ja, du brauchst dich nicht zu fühlen wie so eine kleine Kirchenmaus, sagt man ja da, ja, sondern du bist ein König. Du bist ein Priester. Das ist deine Identität in Jesus. Und das muss uns bewusst sein. Du musst nicht mit Kopf nach unten und Schultern nach unten und sondern nein. Du darfst ruhig Kopf nach oben, Schultern nach hinten und so durch die Straße auch gehen. Du bist nicht irgendein armseliges Würstchen, du bist nicht irgendeine Nummer, sondern du bist ein Kind Gottes, du bist was Besonderes, du bist was Wertvolles und sogar du bist hier, weil Gott für dich einen Auftrag hat. Du bist nicht umsonst hier und das darf auch mal, nicht mit Stolz, aber es darf auch mal gezeigt werden. Ja? Die Menschen in dieser Welt, bloß weil sie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein paar Millionen haben oder irgendwie was gemacht haben, die sind nicht besser als du, in keinster Weise. Du musst dich deswegen nicht klein fühlen, egal wer vor dir steht. Du bist was Besonderes in Jesus und so darfst du auch auftreten. Ja? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das haben wir uns schon mal angeguckt. Genau. Es ist auch wichtig, auch das hatten wir uns angeguckt, von was für einem Ort aus du lebst. Lebst du aus der Welt heraus, aus dem Natürlichen heraus oder lebst du aus dem Geistlichen heraus? Das ist ein Riesenunterschied, weil den Kampf, den du hier auf dieser Erde vielleicht gewinnen möchtest, die Herausforderung, die du überwinden möchtest, die überwindest du nicht auf der natürlichen Ebene, sondern die überwindest du im Geist, weil im Geist hast du die Welt letztendlich schon überwunden. Durch den Glauben heißt es, Jesus hat die Welt für dich überwunden und du hast mit Jesus die Welt überwunden durch deinen Glauben an das Wort, durch deinen Glauben an Jesus. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass du nicht hier zu Hause bist, sondern dass dein Zuhause im Himmel ist. Dein Wohnort, da wo du herkommst oder da wo du bist letztendlich, ist im Himmel. Du bist hochversetzt an himmlische Orte. Und es ist doof von uns teilweise, ich nehme mich da nicht aus, aus der natürlichen Atmosphäre heraus zu agieren, sondern wir müssen, dürfen, sollten, wie auch immer du es haben möchtest, aber wenn du erfolgreich im Leben sein möchtest, ja, dann solltest du aus der himmlischen Atmosphäre, aus der geistlichen Atmosphäre agieren und das hier sichtbar dann auf die Welt bringen. Und das ist ein ganz großer Schlüssel. Das heißt auch, wenn dir im Job oder irgendwo jemand irgendwas Blödes möchte, ja, dann agier nicht aus dem Weltlichen heraus und sag, ja, du bist blöd oder du hast Unrecht oder irgendwas. Nein, das hast du gar nicht nötig, da ist auch nicht dein Kampf, da wirst du im schlimmsten Fall verlieren, sondern dein Platz ist im Geistlichen und dort agierst du. Und dort sagst du, alle Dinge dienen mir zum Besten, weil es im Wort Gottes steht. Da ist dein Platz und daraus agierst du und du wirst sehen, wie es im Sichtbaren, wie sich die Situationen ändern, wie sich Atmosphären ändern. Auch das haben wir uns schon angeguckt. War nochmal Wiederholung. Genau. Ja, wir haben uns da das Beispiel noch angeguckt, das noch ganz kurz erwähnt, dass unser Zuhause, haben wir auch verglichen, mit dem verlorenen Sohn. Da, in dem Zeitpunkt, wo er zu Hause war, da hatte er alles. In dem Zeitpunkt, wo er zu Hause war, da hat man ihn auch geschätzt, da war er jemand. Ab diesem Zeitpunkt, wo er draußen irgendwo war, da war er irgendwann, ja, er war niemand. Er war arm, er hatte nichts mehr, er hat sogar das Essen von den Schweinen letztendlich wollte er essen, weil er einfach nichts mehr hatte. Aber als er nach Hause kam, da wurde er empfangen und er hatte letztendlich, ja, man hat es für ihn, hat man sogar dann geschlachtet und alles mögliche hat der Vater für ihn getan und da ist er jemand. Und so, du bist im Himmel, du bist jemand, ja, du bist nicht nur eine Nummer, du bist jemand in Jesus, du bist was Besonderes, ja. Wenn du hier auf dieser Welt im Natürlichen gehst, dann bist du eine Nummer wahrscheinlich, ja, in der Form. Also ich sage das, klar, vor Gott bist du immer kostbar, aber ja, dann kann der Teufel mit dir machen, was du willst und ja, du hast nicht das, was dir eigentlich zusteht, aber im Geistlichen hast du alles und im Geistlichen bist du alles und deswegen müssen wir aus dem geistlichen Haus heraus auch agieren. Gott ist Geist, wir sind Geist und es wäre fatal, sage ich mal, wenn wir das nicht nutzen würden, weil genau das möchte Gott. Das genau möchte er, weil er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat diesen Punkt letztendlich, diese Trennung hat er aufgehoben und er ist da und empfängt uns mit offenen Armen wie den verlorenen Sohn. Und er hat uns gesagt, alles gehört euch. Das steht im Wort Gottes. Und das sollten wir auch nutzen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir sollten nicht in Grenzen denken, sondern wie Jesus unsere Zeltpflöcke weit strecken, ja? Und nicht in unmöglich denken, sondern in möglich denken. Und das kam mir vorher auch, bevor ich jetzt, ich muss einmal kurz abschweifen, weil mir das vorher so stark einfach kam und da möchte ich euch ermutigen, denkt, lebt und sprecht in dem unmöglichen Bereich, was die Welt sagt, ist es unmöglich, aber für uns möglich ist. Ja? Und da möchte ich euch so sehr ermutigen, weil wir sprechen und handeln und denken noch oft in dieser Welt, aber diese Welt ist nicht unser Platz, diese Welt ist nicht unser Zuhause, sondern in Jesus sind wir hochversetzt. In Jesus sind wir hochversetzt ins Unmögliche, da wo unmöglich möglich ist. Und da möchte ich uns und mich selber einfach auch ermutigen und zu sagen, wir brauchen eine andere Denkweise, wir brauchen eine andere Sprechweise. Ja, ich sehe das wieder so oft auch und mir fällt es auch ab und zu noch bei mir immer wieder auf, dass ich einfach die falschen Dinge ausspreche, dass ich einfach in diesem Strom der Welt, in diesem Geist der Welt ab und zu immer noch runtertauche und wo ich mir dann denke, was tust du hier, was machst du hier, das ist nicht dein Zuhause, das ist nicht dein Platz ist woanders und deswegen spreche und denke auch anders. Genau, das musste ich einfach jetzt noch loswerden. Epheser 3, Vers 8, da heißt es, mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Wenn wir da die Amplified-Übersetzung angucken, dort heißt es dann, der unendliche, grenzenlose, unergründliche, unkalkulierbare und unerschöpfliche Reichtum Christus. Ja, das ist wow, das ist wirklich wow. Dieser Reichtum in Jesus, der ist in uns, weil Jesus in uns lebt. Und ja, der Grenzenlose, wirklich. Meine Ermutigung heute Abend, glaube ich, ist wirklich grenzenlos. Sie ist wirklich mal grenzenlos zu denken. Bei Jesus, na, wenn wir seine Identität, wenn wir ihn angucken, es war grenzenlos. Es war einfach grenzenlos. Wenn wir dieses Handeln, was niedergeschrieben ist über Jesus, wenn wir uns das anschauen, es gab keine Grenze, egal was passiert ist. Sie kamen alle und er heilte alle. Sie hatten Hunger und es gab auf einmal Brotvermehrung. Ja, bis hin, dass der Lazarus schon gestunken hat und er hat einfach gesagt zu ihm, steh auf, geh raus, du bist wieder am Leben. Es gab keine Grenzen bei Jesus. Er ist über das Wasser gelaufen. Er hat ein Wunder nach dem anderen gemacht. Da drin steht in der Bibel, na, wenn man alles aufgeschrieben hätte, das Buch würde gar nicht ausreichen. Also es ist Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder passiert. Sowohl seelische Heilungen, körperliche Heilungen, die Physik war kein Problem für Jesus. Es war grenzenlos. Ja, es war grenzenlos. Und das ist unsere Identität. Das ist unsere neue Identität. Und das müssen wir mal unserer Seele beibringen. Das müssen wir wirklich mal beibringen. Und das, da bin ich jeden Tag dran, das meiner Seele beizubringen. Ja? Wenn mal so Kleinigkeiten kommen, die da mal so kleine Herausforderungen mal kommen im Leben, dass die Seele nicht gleich ausflippt. Sondern einfach mal hinstehen als König, als Priester und zu sagen, so nicht, das hat sich jetzt zu ändern. Mal in den geistlichen Raum reinzusprechen und mal zu sagen, lieber Teufel, hier ist Ende, hier ist Schluss, hier kommst du nicht weiter. Ja, es ist wirklich mal wichtig, diese Einstellung zu haben. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr weiter. Wir werden immer wieder an die Grenzen stoßen. Wir werden immer wieder an unsere Kraftlosigkeit stoßen. Wir werden immer wieder denken, boah, ich weiß nicht mehr weiter in meinem Leben. Aber dem ist nicht so. Jesus hat es vollbracht am Kreuz und er hat es für dich vollbracht, damit wir den kompletten Zugang zum Vater haben und nicht nur ein bisschen, sondern der Kanal, dieser Liebestrom, von dem wir immer haben, der ist komplett offen. Er hält nichts zurück vor dir, gar nichts zurück. Und wenn du denkst, er hält was zurück, dann liegt es nicht an Gott, sondern es liegt an uns, weil wir ihn einschränken. Und das muss ein Ende haben. Das muss wirklich ein Ende haben. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir endlich aufstehen, dass wir endlich das in Besitz nehmen, dieses Erbe in Besitz nehmen, was Jesus für uns getan hat. Er hat es vollbracht am Kreuz und dieses Erbe gehört dir und mir. Und wir sitzen oft noch da, kommt eine Kleinigkeit und wir wissen nicht mehr weiter und denken, oh, jetzt ist alles vorbei. Wirklich, ich habe mich da selber ertappt. Ich möchte jetzt sagen, ja, wenn jemand angegriffen sich fühlen muss, dann bin's ich. Weil ich mich öfters selber da drin ertappe, wo mir denkt, boah, was soll jetzt das und wie soll ich das machen? Und hallo, verkehrte Atmosphäre. Eins höher gehen, eins höher gehen. Dieses Erbe antreten, dieses Erbe leben, dieses Erbe nehmen und da drin leben. Das hat Jesus vollbracht, das möchte er, das ist sein Wille. Genau, jetzt bin ich abgeschlossen, aber da ist die Bibelstelle. Römer 8, 16 bis 17, noch die Bibelstelle dazu. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben mit Christus. Miterben mit ihm. Und so dürfen wir unserer Seele auch mal sagen, dass sie sich fühlen soll. Na, also wenn du morgen aufstehst und du dich nicht so toll fühlst, dann sag einfach mal deiner Seele, heute fühlen wir uns gut, weil wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind Miterben mit Jesus. Du hast die Welt, das Universum, du hast alles mitgeerbt, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts mehr, was du nicht geerbt hast. Es gibt nichts mehr. Alles Gute kommt von Gott und das alles Gute hast du geerbt. Und alles Böse, was vom Teufel kommt, das hat nichts mehr mit dir zu tun, weil du aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt bist. Da ist Liebe, da ist Kraft, da ist Stärke. Und unsere Gedanken sind, oh, wie soll ich morgen aufstehen? Oh, mir tut das weh. Oh, wie soll das morgen gehen? Ja, ganz ehrlich, sind ab und zu die Gedanken, oder nicht? Die gehören weg. Die haben nichts mehr mit dir zu tun. Die haben gar nichts mehr mit dir zu tun. Die wollen dich immer nur wieder mal zurückziehen, ja? Dich auf den Boden der Tatsachen bringen. Das sind aber nicht mehr deine Tatsachen, ja? Das sind die Tatsachen dieser Welt. Aber du hast die Welt überwunden. Du bist ein Himmelsbürger. Das hatten wir heute schon. 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm ist das Ja zu allen Verheißungen. In ihm ist es Ja zu allen. Ja, alles gehört dir. Alles. Jeder himmlische Segen ist dir gegeben. Und in Jesus ist es Ja zu allem, was da drin steht. Jesus mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung hat gesagt, hey, alles, jede Verheißung, alles Gute gehört dir. Und alles Schlechte habe ich am Kreuz für dich getragen. So kannst du es sehen. Ja? Alles Gute, was der Himmel zu bieten hat, kam durch Jesus zu dir. Und alles Schlechte, was die Welt mit dir machen möchte oder zu bieten hat, hat Jesus am Kreuz getragen und ist gestorben. Und das ist der große Tausch. Und deswegen ist jede Verheißung, jede gute Verheißung Ja und Amen. Und deswegen dürfen wir auch jede gute Verheißung auch annehmen. Die Erwartung auch haben, dass es heute wieder ein guter Tag wird. Die Erwartung auch haben, es wird alles super, genial, gut, weil Jesus mein Versorger ist, weil er für mich sorgt, weil er es vollbracht hat. Das ist im Glauben letztendlich Leben. Und da hört es aber nicht auf. Ja, du kannst nicht sagen, ja, okay, das weiß ich. Setz es auch in die Tat um. Also in die Tat umzusetzen, fängt schon ganz einfach an. Auch ich muss mich da immer mal wieder an der Nase packen. Ja? Wenn du in der Früh aufstehst, griesgrämig, weil du mit dem verkehrten Bein aufgestanden bist, ja, dann heißt es trotzdem, ich freue mich. So fängt schon mal an. Freut euch alle Zeit. Also wir nehmen im Glauben die Freude an, die uns zur Verfügung steht. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, ja, dann nimm einfach diese Liebe an und sag, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Nimm es im Glauben an und du wirst sehen, dass es wirkt. Du musst auch Täter sein. Du kannst nicht nur das Gute aussprechen und sagen, oh ja, wird schon irgendwie mal, ja, und dich auf der Sofa sitzt und denken, oh, es passiert immer noch nicht. Das ist nicht Glauben. Glauben heißt auch danach handeln, danach gehen, ja, und das darfst du einfach in Jesus. Amen. Hab die Erwartungen, genau. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, genau, hier sind wir weiter. In 2. Petrus 1, Vers 12 heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Und das ist wirklich, darüber lohnt es sich auch zu meditieren, gerade wenn du immer mal wieder vor Herausforderungen stehst oder vor Sachen stehst, wo du dich vielleicht noch nicht, wo deine Seele sich noch nicht ganz so wohl fühlt. Ja? Ich sage mir immer, hey, wenn es bei mir so weit jetzt kommt, habe ich mir angewöhnt, einfach zu sagen, Gott hat mir alles gegeben, was ich jetzt gerade brauche. Ja? Es kann nichts Schlimmes passieren, es kann nichts Schlimmes gehen, ich brauche keine Angst vor irgendwas haben, weil alles, was ich in der Situation brauche, die mir bevorsteht, hat Gott mir alles gegeben. Ich brauche keine Angst haben, ich brauche nicht irgendwie mich zurückziehen oder das jetzt nicht tun, weil ich gehe mit Gott und dadurch hat Gott mir alles gegeben, was ich in dieser Situation brauche. Und das kann ich einfach nur dir auch empfehlen, ne? Wenn du immer mal wieder an Situationen stehst oder wenn du nicht weißt, wie du was machen sollst, ja, dann sag einfach, geh im Glauben rein mit diesem Bibelvers und sag, Gott hat mir alles gegeben. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Jesus lebt in mir, der Heilige Geist lebt in mir. Ich habe die direkte Verbindung zu Gott. Jesus ist ja auch nicht auf der Erde gewandelt und, oh nee, Vater, das kann ich jetzt nicht machen. Da siehst du, 5000, ne, und jetzt soll ich das Brot segnen und das auch noch teilen und aus 5 so Fischen soll jetzt irgendwas werden? Nein, nein, er hat im Glauben gehandelt und hat das Brot gebrochen und danach hat es sich vermehrt. Versteht ihr? Und genau das will Gott auch von uns. Das will er auch von uns. Das ist Leben im Geist, Leben im Glauben. So lebt Gott. Gott hat die Welt erschaffen, indem er sprach, nicht indem er zweifelte. Er hat nicht gezweifelt, oh, wenn ich das jetzt sage, wird das wirklich diese Erde werden? Vielleicht wird sie viereckig, vielleicht wird sie eine Pyramide. Ich weiß jetzt auch nicht, was rauskommt. Und was ist, wenn's nur eine Linie wird? Wie sollen die da drauf wohnen? Was soll da passieren? Ja, aber das sind lauter Zweifel, die uns kommen. Was soll da werden, wenn ich in die Situation reingehe? Wird das gut? Was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn ich eine verkehrte Bewegung mache? Was denken die alle von mir? Ja, wenn Gott das gemacht hätte, würde man jetzt hier nicht sitzen. Gott hat gesprochen im Glauben. Du bist ein Kind Gottes. Du bist hier, um zu gehen im Glauben. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Zweiter Petrus 1, 3 bis 4. Hatten wir gesagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir brauchen. alles. Wenn wir uns nochmal die Bibel angucken, dann heißt es da drin, wir sind geboren aus einem unvergänglichen Samen. Nicht aus einem vergänglichen Samen. Wir sind aus einem unvergänglichen Samen geboren. Aus dem Wort Gottes. Aus Gott bist du und ich geboren. Alles, was Gott letztendlich ausmacht, seine DNA, seine Substanz, aus diesem bist du heraus geboren. Das hast du in dir. Diese Substanz Gottes hast du in dir. Es ist also alles angelegt, was es braucht, um erfolgreich hier auf dieser Welt zu wandeln. Alles. Alles. Also du kannst nicht sagen, mir fehlen noch Sachen. Das geht nicht. Wenn, dann hast du die Dinge noch nicht angezapft. Wenn, dann hast du, dann bist du nicht in diesen Kanal letztendlich reingegangen. Oder du hast es noch nicht ausgeprägt. Das heißt, es kam einfach noch nicht zum Vorschein, sondern da gilt es, sich als einfach auszustrecken. Und das ist so wichtig. Und ich finde den Vergleich einfach gut mit diesen Samen. Wenn du einen Samen, nehmen wir mal Sonnenblume, ja, und du gehst in die Wüste und tust sie in den heißen Wüstensand, diesen Samen. Kein Regen, kein nichts. Und jetzt wartest du mal drauf, bis was kommt. Ich meine, wie lange wartest du? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, genau. Da wird keine Sonnenblume wachsen. Mitten in der Wüste, bei keinem Wasser, bei nichts. Wird nichts kommen. Das heißt, dieser Same ist in der verkehrten Atmosphäre. Der ist einfach falsch, sage ich jetzt einfach mal. Wenn, obwohl du alles hast, Jesus hat alles vollbracht, deine Identität ist Jesus, ja, letztendlich. Aber dieser Samen, was in dir drin ist, alles, was Gott in dich hineingelegt hat, ist in der verkehrten Umgebung. Wie lange willst du warten, dass was hervorkommt? Bitte nochmal. Bis zu Sankt-Nimmerleins-Tag. Da wird nichts passieren mit diesem Samen. Da wird nichts aufgehen. Da wird einfach nichts passieren. Der bleibt so, wie er ist. Und das Traurige ist, wenn du in die Welt, auch ins Christentum rein siehst, dass es doch viele Christen gibt, bei denen es genau so ist. Gott hat alles in sie hineingelegt. Sie haben einen Plan, sie sind wunderbar. Da ist alles vorbereitet. Aber sie begeben sich in die verkehrte Atmosphäre. Und zwar in die Atmosphäre dieser Welt. Da wird nichts getränkt, da ist Wüste. Da gibt es nichts. Da gibt es keinen Regen, da gibt es nichts. Aber wenn du und ich uns in die richtige Atmosphäre begeben, und ich kann dir eins sagen, du bist heute Abend schon mal in der richtigen Atmosphäre, weil hier wird das Wort Gottes gepredigt, ja? Hier ist der Geist Gottes, du brauchst Wasser, du brauchst Sonne, du brauchst einen guten Boden, du brauchst was zu wachsen, da wo du gefördert wirst, ja? Da wo die Blume hervorkommt, wo sie immer weiter aufgeht, wo sie immer weiter hochgeht, und das genau brauchst du. Und das Wort Gottes, das drängt dich, das ist wie wenn es Wasser drauf geht. Ja, und dann, oh, da geht's hoch, ja, da kommen die Nährstoffe rein, ja, es ist das Wort ist das Brot, da kommen die Nährstoffe rein, die du brauchst, also im Geistlichen ausgedrückt, da ist alles da, was dich aufblühen lässt, was Frucht bringt, was dich trägt, und dann wirst du merken, dass das, was letztendlich in dir ist, und es ist Jesus, dass er immer mehr zum Vorschein kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, und das hat der Pastor ja heute auch schon gesagt, dass wir uns nicht mit den Dingen dieser Welt zu sehr beschäftigen. Gut, wir leben in dieser Welt. Wir sollten uns nicht komplett abschotten und sagen, ich habe nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Ich meine, wir sind auch hier, um die Liebe Gottes fließen zu lassen, um die Menschen von Jesus zu erzählen. Also das heißt nicht, dass du dich ganz abschotten solltest. Aber es ist ein Unterschied, ob du auf Menschen zugehst aus der natürlichen Atmosphäre heraus oder aus der geistlichen Atmosphäre heraus. Und eins haben wir heute schon geübt, ja. Wenn du da sitzt in der Kantine und du sagst, Herr, gib mir doch ein Wort, ne? Oder was kann ich für einen Eindruck für die Person haben und so weiter und so fort, dann gehst du aus dem Geistlichen heraus und begegnest aus dem Geistlichen heraus auch die natürliche Ebene. Und du wirst sehen, dass sich da was tut. So hat es auch Jesus gemacht. Er kam aus dem Geistlichen heraus, er hat diese geistliche, letztendlich, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Kraft, ja, letztendlich hat er aus dem Himmel heraus aus und ist dieser natürlichen Welt begegnet. Und damit war es möglich, auf dem Wasser zu gehen, damit war es möglich, Kranke zu heilen, damit war es möglich, Brote zu vermehren und so weiter und so fort. Aus ihm heraus, er war Mensch, er war auch Gott, aber er war Mensch, wäre es nie gegangen. Aber durch das, dass er diese Kraft letztendlich aus dem Geistlichen heraus gemacht hat, ja, aus dem hat die Erde keine Wahl mehr. Zuerst war Geist und aus Geist wurde die Welt erschaffen. Das heißt, der Geist ist über dieser Welt. Das heißt, der Geist ist höher und aus dem Geist heraus kannst du Materie verändern, kannst du Atmosphäre verändern. Da geht alles, da bleibt nichts mehr eins nach dem anderen. Und wir sehen das, ne? Wenn Krebs sich auflöst, heißt es, aus dem Geistlichen heraus, aus dieser Kraft heraus, hat sich dieser Krebs aufgelöst. Das heißt, Materie ist verschwunden. Genauso auch, wenn Knochen nachwachsen, ja, dann ist es ist es Kraft, die Materie wieder schafft. Das heißt, du hast Kraft, Materie verschwinden zu lassen, du hast aber auch Kraft, Materie wieder entstehen zu lassen, aus Gott heraus, aus dieser Quelle heraus, weil es ist Geist. Und diese Sachen sollten wir positiv verwenden, weil es lässt sich auch leider auch negativ verwenden, indem du die falschen Sachen sprichst. Auch das hat Auswirkungen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gesinnung zu haben, diese Ausrichtung zu haben. Was sagt das Wort Gottes? Das ist deine Identität, ja? Es ist Jesus letztendlich. Weil Jesus ist das lebendig gewordene Wort, es ist Fleisch geworden. Und auf ihn müssen wir schauen, das ist unsere Identität. Und wenn wir auf ihn schauen, mit ihm gehen, das letztendlich leben und in die Tat umsetzen, hey, dann ist der Satz wirklich lebendig. Alles ist möglich. Alles ist möglich hier auf dieser Welt für dich und für mich. Es gibt kein Unmöglich mehr. Halleluja. Genau. In Markus 11, Vers 24 heißt es noch, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer in Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Auch da, Gott ist ein guter Gott. Und das sagen wir immer, aber es muss wirklich, das muss einfach mal so richtig rein bei uns. Es muss so richtig rein bei uns. Weil Gott will uns nichts vorenthalten. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott möchte das Beste und er möchte eigentlich noch eins draufsetzen, dass dein Umfeld sogar noch erkennt, wow, da ist Gott am Werk. Da ist was Großes am Werk. Und deswegen heißt es auch, alles, was wir im Gebet erbitten, er wird es nicht zurückhalten, ja, sondern wir dürfen es einfach annehmen im Glauben, dass wir es empfangen haben, weil Gott gut ist und weil er dir nichts zurückhalten möchte. Gar nichts, gar nichts. Und es liegt letztendlich an uns. Und das ist mir wirklich auch heute Abend so wichtig, dass wir wirklich erkennen, einmal die Grenzenlosigkeit, einmal aber auch die Liebe Gottes. Gott hat zu Jesus gesagt, oder zu uns letztendlich gesagt, er liebt uns genauso, wie er Jesus liebt. Wenn Gott uns genauso liebt, wie er Jesus liebt, Jesus unsere Identität ist, dann ist es dir und mir möglich, genauso auf der Erde zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Und es gibt kein Kleiner. Im Gegenteil. Jesus hat gesagt, wir werden sogar noch größere Wunder tun, wie er, wenn wir mit ihm gehen, durch ihn gehen. Und da möchte ich euch einfach aufrütteln, ein neues Feuer letztendlich zu bekommen, ein neues Bewusstsein letztendlich bekommen für den Alltag. Nicht einfach daherleben, weil es halt, oh ja, ich lebe jetzt halt noch mal ein paar Jahre hier und wird schon irgendwie, nein. Da muss ein Feuer sein und sagen, ich will mehr erreichen. Ich habe Jesus als mein Vorbild. Ich werde jeden Tag mehr verwandelt in sein Bild. Ja, immer wenn ich in das Wort Gottes reingucke, ist wieder ein Teil in mir verändert, was ähnlicher ist wie ihm. Ja, und ich gehe immer mehr auf diesem Weg, den auch Jesus gegangen ist. Ich gehe immer mehr auf diesem grenzenlosen Weg und egal, was sich mir in die Quere stellt, es muss weichen, weil Jesus einfach in mir ist, weil der Größere in mir lebt. Und wenn der Größere in mir lebt, wer oder was kann gegen mich sein? Nichts, nichts, weil der Teufel ist besiegt. Halleluja. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, sich mit dem Wort Gottes auch immer wieder auseinanderzusetzen. Es ist deine Identität. Nur im Wort Gottes findest du deine wahre Identität. Das Wort Gottes sagt dir eins zu eins, wer du bist. Und wenn dein Nachbar morgen zu dir kommt und sagt, du schaust, jetzt hätte ich beinahe ein Wort gesagt, du schaust nicht so gut aus, ja, dann ist es nicht deine Identität. Im Wort Gottes steht, dass du wunderbar gemacht bist. Im Wort Gottes steht, dass du wow bist. Du bist ein Diamant vor Gottes Augen. Du bist ein Meisterstück vor Gott. Das sagt das Wort Gottes. Also was ist deine Identität? Das, was die Welt sagt? Das, was deine Nachbarin sagt? Das, was irgendjemand jemals zu dir gesagt hat? Oder das, was das Wort Gottes sagt? Es ist deine Entscheidung anzunehmen, was deine Identität ist. Aber ich gebe dir einen Tipp. Such deine Identität nicht in dieser Welt. Such deine Identität nicht in deinem Job. Such deine Identität nicht bei deinen Kindern oder sonst irgendwo. Sondern such deine Identität bei Jesus, bei dem Wort Gottes. Weil das sagt dir bis ins kleinste Detail, wer du bist, wie toll du bist, was dir möglich ist und wie du es tun sollst. Es ist letztendlich auch deine Gebrauchsanweisung für dein Leben. Es sagt dir genau, wie du gehen sollst und was du tun sollst. Und da ist einfach, ja, meine Ermutigung, meine Bitte an euch, an mich heute Abend. Lasst uns da tiefer reingehen. Lasst uns da wirklich tiefer reingehen in diese Identität in Jesus. Es ist so wichtig, dich mit richtigen Augen zu sehen. Wenn du dich nicht mit den richtigen Augen siehst, kann der Teufel mit dir machen, was er will. Er schleudert dich nach links, er schleudert dich nach rechts, er schleudert dich nach vorne, er schleudert dich nach hinten. Du wunderst dich, warum alles schief geht. Du wunderst dich, warum es nicht so funktioniert. Die Frage ist, was ist deine Identität? Was lässt du zu in deinem Leben? Was passiert, was der Teufel darf? Der Teufel ist wie ein Dieb, der herumgeht wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Was lässt du zu, was er verschlingt? Was lässt du zu? Es ist wirklich eine Frage mal, die du vielleicht mitnehmen kannst auch heute Abend. Was lässt du zu, dir zu klauen von den ganzen Verheißungen, was Gott für dich hat? Und da habe ich einfach vielleicht eine kleine Hausaufgabe, kommt mir gerade so spontan. Geh wirklich mal rein ins Gebet. Geh wirklich mal rein und überleg dir, was hast du dir alles in deinem Leben schon klauen lassen? Ohne dass du hingestanden bist und hast gesagt, nein. Ja? Ich glaube, es ist einiges. Ich glaube, es ist wirklich einiges. Aber ich sage dir eins, fang ab heute an hinzustehen und sag ab heute nicht mehr. Ab heute fängt eine neue Zeit an. Ab heute ist ein Switch in deinem Leben. Ab heute sage ich nein, wenn der Teufel wiederkommt und sich aufspielt. Er kommt wie ein brüllender Löwe. Er heißt nicht, dass es der brüllende Löwe ist. Er kommt wie ein brüllender Löwe. Er versucht dich zu verschlingen. Die Frage ist immer, hast du Angst vor ihm bloß, weil er wie ein brüllender Löwe ist? Ja, oder, ja, lässt du dich von ihm verschlingen? Und ab heute heißt es nein. Sag mal nein. Ab heute nicht mehr. Das war jetzt noch nicht so richtig überzeugend. Ab heute nicht mehr. Gut, das war schon ein bisschen überzeugender. Genau. Aber wie gesagt, es ist wirklich so wichtig. In Jesus, und das zum Abschluss einfach nochmal. In Jesus hast du alles. Jesus hat es vollbracht für dich am Kreuz. Du bist ein Kind Gottes. Du kannst durch deine eigene Leistung nicht nochmal eins draufsetzen. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Jesus hat es vollbracht. Er hat es uns einfach gemacht. Und da kannst du dich wälzen und tun und dein Ego kann kommen und sagen, ich muss aber noch. Nein, nein. Das Wichtigste ist, uns in ihn fallen zu lassen. Ihn wirken zu lassen. Er lebt in dir. Es ist deine Identität. Wenn Gott dich anschaut, schaut er das vollbrachte Werk von Jesus an. Er sieht dich, wow. Und genau so solltest du dich auch sehen. Und wenn der Teufel kommt und dir irgendwas rauben möchte, sagst du nein. So nicht. So nicht. Er hat dir die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Du hast die Gewalt über den Feind, also nutz sie auch. Nutz sie auch. Du bist kein Opfer. Du bist kein irgendwas, sondern du bist Sieger. Leb als Sieger, fühl dich als Sieger, hab die Erwartungshaltung als Sieger und leb danach. Das kann ich nur sagen, ja, leb danach. Und da brennt's heute, ja, da brennt's heute, ja. Und deswegen möchte ich einfach zum Schluss noch mit uns alle kurz beten und einfach dieses Feuer, was bei mir heute wirklich so brennt und sagt, hey, da muss ich aufstehen, hey, das möchte ich nicht mehr, hey, ich lass mir das Zeug nicht mehr klauen, das muss überschwappen. Genau, also lasst uns aufstehen. Halleluja, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du alles vollbracht hast, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass unsere Identität in deinem Wort ist, in dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, wow, dass du uns die Macht gegeben hast über alle Gewalt des Feindes, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden Einzelnen hier drin toucht mit diesem Feuer, mit dem, ja, ich nenne es einfach mal Aufstehfeuer, dass wir uns nicht mehr gefallen lassen, was vom Teufel, was er uns klauen will, sondern dass wir aufstehen und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und egal, was du uns in der Vergangenheit, was du geklaut hast, ich gehe jetzt vorwärts, ich lasse es mir nicht mehr gefallen, ich nehme dieses Land ein und was du mir geklaut hast, das fordere ich jetzt 10-fach, ja sogar 100-fach zurück von dir, weil ich bin ein Sieger in Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Bist du aufgestanden? Halleluja. So weit und nicht weiter. Ja, das ist so wichtig, weißt du? Wir müssen immer wieder an diesen Punkt kommen, weißt du? Wo wir wirklich sagen, genug ist genug. Wir lassen uns nicht einfach alles gefallen. Nein, sondern es ist wirklich, was der Christian gesagt hat, ein permanenter Lebensstil. Erinnere dich daran. Ja? Nicht nur hier, während du die Botschaft hörst, sondern dann im Alltag. Du stellst dich drauf. Du lässt dir nicht einfach deine Gesundheit rauben, du lässt dir nicht einfach deinen Seelenfrieden rauben, du lässt dir nicht einfach deine Beziehung rauben, du lässt dir nicht einfach dein geschäftliches Fortkommen rauben oder Erfolg oder was auch immer, du lässt es dir nicht rauben, du lässt dir nicht einfach die Frucht rauben, die Gott in deinem Leben bringen will, du lässt dir nicht rauben, was er für dich vorgesehen hat, du lässt dir nicht rauben, was die Vision Gottes für dein Leben ist. Amen. So gehst du. Halleluja. Amen. Und in diesen Glaubensboden darfst du jetzt hineinsäen und geben, weil das ist auch ein Akt des Glaubens. Geben ist tatsächlich ein radikaler Akt des Glaubens. Es ist so. Jedes Mal, wenn du gibst, glaubst du, dass du mehr empfängst, als du gibst, was für den natürlichen Verstand keinen Sinn macht. Aber das Wort Gottes sagt es. Er sagt, wenn du gibst, dann wird dir gegeben werden, und zwar ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß. Das heißt, mehr als du gegeben hast, wird dir wiedergegeben werden. An einer anderen Stelle sagt Jesus 30-fach, 60-fach, 100-fach. Macht keinen Sinn für den Verstand, aber du glaubst es. Und deswegen ist jeder Akt des Säens und des Gebens im Glauben ist ein radikaler Akt gegen die natürliche Welt. Gegen die Prinzipien dieser Welt. Die Prinzipien dieser Welt sagen, behalte, raffe, schau, dass nur nichts weggeht, dann hast du mehr. Gott sagt, gib und es wird dir gegeben. Amen. Glaubst du es? Okay, dann gib mit Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl, entweder oder in bar, in den Eimer, den wir jetzt durchgeben, oder wenn du zuschaust über Livestream, dann werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst per PayPal, Kreditkarte oder per Überweisung geben. Genau. Okay, geht mal durch. Und während ihr gebt, habe ich euch noch ein paar ganz starke Zeugnisse. Ein Zeugnis vom letzten Donnerstag hier von der Glory Life Schule. Sie schreibt hier, vor etwa einer Woche verspürte ich Schmerzen in meiner rechten Schulter und die gesamte rechte Seite schmerzte, als wären die Muskeln entzündet. Ich konnte meine Hand nicht einmal ohne Schmerzen heben. Am Donnerstag verschlimmerte sich der Schmerz noch weiter und er schoss in meinen Brustkorb. Doch während der Anbetung in der Glory Life Schule, das war letzten Donnerstag, spürte ich plötzlich den Strom seiner Liebe, der meinen ganzen Körper durchströmte. Alles in mir kapitulierte vor dieser überwältigenden Liebe des Vaters. Erinnert euch daran, letzte Woche hatten wir eine starke Zeit einfach in der Liebe des Vaters, wo wir gekniet haben, teilweise auch und so weiter. Und dann begann der Vater zu sprechen und sagte, ich begegne jeder deiner Nöte. In diesem Moment öffneten sich meine Augen und ich sah, wie dieser Strom Engel mit sich brachte. Sie kümmerten sich um Menschen mit tiefen Sorgen im Herzen. Sie standen neben ihnen und die Sorgen flogen wie Vögel davon. Sofort erfüllten Friede und Stille ihre Herzen. Keine belastenden Gedanken mehr. Es war so wunderbar. Die Engel berührten sanft die Körper der Menschen und heilten sie. Ich sah einen Engel, der etwas wie eine Bürste in der Hand hatte und damit die Ohren reinigte. Plötzlich begann meine gesamte Seite und Schulter zu brennen. Also sie hatte ja Schmerzen in der rechten Seite gehabt. Und dieses angenehme Feuer hielt die ganze Nacht an. Am nächsten Morgen war der Schmerz vollständig verschwunden. Ich konnte meine Hand wieder frei und schmerzlos heben. Danke, Vater, für den übernatürlichen Strom deiner Liebe. Ist das nicht stark? Halleluja. Hier in der Glory Life Schule. Oder hier, Gebetserhörung eines Glory Life Schülers. Meine Frau und ich erfuhren in der ersten Oktoberwoche von einer guten Freundin, dass sie in schwerer Finanznot war. Dies äußerte sich so, dass sogar mittlerweile Überweisungen von ihrer Bank abgelehnt wurden. Meine Frau und ich beteten für ein Wunder. Ich schrieb der Freundin über WhatsApp, dass Jesus eingreifen und ein Wunder tun wird. Hat er über WhatsApp geschrieben. Ich hatte festen Glauben, dass Jesus sich in ihrem Leben verherrlichen wollte, auch wenn mir tatsächlich die Ideen für ein konkretes Wunder fehlten. Das ist Glaube. 2 Stunden nach dieser WhatsApp-Nachricht rief mich unsere Freundin an und teilte mir ganz aufgelöst mit, dass ein Wunder passiert war. Sie hatte gerade nach einem Anruf mit einer ihr bekannten Dame die Gewissheit erhalten, dass sie leihweise 12.000 Euro erhalten sollte, weil die Dame aktuell auf das Geld nicht angewiesen wäre. Also die Dame hat ihr das dann dazu gesagt, 12.000 Euro leihweise. Wir sind alle überglücklich, dass Jesus so schnell und wirkungsvoll in dem Leben unserer Freundin eingriff und sich verherrlichte. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Amen. 2 Stunden vorher hat sie es geschrieben. Und dann noch ein letztes aus dem Glory House von der Manuela. Sie schreibt, beim Eintauchen in den Strom ist bei einer Teilnehmerin die Schulter und Rücken ausgerichtet worden. Sie konnte schon lange nicht mehr so gerade sitzen wie jetzt nach dem Gebet. Halleluja. Amen. Preist den Herrn.